Wer sind die Schismatiker? Die Schismatiker sind jene, die zwar nicht ausdrücklich einen Glaubenssatz leugnen, aber sich freiwillig von der Kirche Jesu Christi, das heißt von ihren rechtmäßigen Hirten, trennen. Heresie ist eine Sünde gegen Glauben, in erster Linie. Schisma ist eine Sünde gegen das Band der Einheit, der Liebe. Sie trennen sich freiwillig von der Kirche Jesu Christi, von den rechtmäßigen Hirten, also von ihrem Bischof oder vom Papst, normalerweise vom Papst, aber gut, könnte doch sein, lokales Schisma, örtliches Schisma in der Diözese, sicher auch gegeben.